Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs des Allerbarmers Barmherzigen, Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Wer von Allah recht geleitet, wird es recht geleitet und du wirst niemanden finden können, der in die Irre leitet. Und wer von Allah in die Irre geleitet, wird es irre geleitet und du wirst niemanden finden können, der ihn recht leitet. Allahs Worte sind die besten Worte sind die Worte Allahs. Und die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die übelsten aller Dinge sind die Neuerungen. Und jede Neuerung ist eine Erfindung. Und jede Erfindung ist ein Irrtum. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns gemäß der Sunna sterben lassen und auch auf der Sunna auferwecken lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Leuten der Sunna machen, die nach der Sunna handeln, nach der Sunna leben, gemäß der Sunna sprechen, das Glauben, wozu die Sunna einen aufgefordert hat zu glauben. Denn er ist derjenige, der zu imstande ist, und er ist derjenige, den wir darum zu bitten haben. Liebe Geschwister, beim letzten Mal sind wir mitten im Kapitel über die Verses Al-Hayd auf Menstruation stehen geblieben. Und das wollen wir heute, inshallah ta'ala, fortführen und auch zu Ende bringen, sodass dieser Unterricht, inshallah ta'ala, wenn Allah es leicht macht, der letzte ist aus Kitab al-Tahara, das heißt aus dem Kapitel über die Reinheit. Und noch einmal, damit wir einen groben Überblick noch einmal haben über dieses Kapitel. Wir haben über viele Einzelheiten gesprochen, aber ich fasse noch einmal die wichtigsten Randbedingungen zusammen, die wir uns definiert haben. Wir haben gesprochen über das Mindestalter eines Mädchens, ab wann es überhaupt menstruieren kann, ab wann spricht man überhaupt von Heidblut. Wir wollen versuchen, natürlich ab jetzt die arabischen Begriffe zu verwenden, die wir letztes Mal eingeführt haben. Und wir haben gesagt, das Mindestalter ist 9 Jahre. Das heißt, ich brauche also nicht bei einem Mädchen, das unter 9 Jahre alt ist, brauche ich gar nicht erst lange darüber diskutieren, ob das Blut, das sie hat, Haid ist oder Istihada. Es ist von vornherein Istihada. Die zweite Sache ist, gibt es ein maximales Alter, bis zu dem eine Frau noch ihre Menstruation bekommen kann? Es gibt kein bestimmtes Alter, das eine Obergrenze darstellt. Egal wie alt die Frau ist, solange sie Menstruationsblut bekommt, dann gilt auch ihr Blut als Menstruationsblut. Die nächste Frage, die wir uns gestellt haben, ist, ob schwangere Frauen menstruieren oder nicht. Wir haben gesagt, richtigerweise, eine Frau, wenn sie schwanger ist, das Blut, das aus ihr austritt, gilt immer als Istihada-Blut und gilt niemals als Heilblut. Dann haben wir uns unterhalten über die minimale Anzahl an Menstruationstagen einer Frau. Das heißt, was ist die Mindestdauer? Wie lange muss mindestens das Blut fließen, damit man es als Heil überhaupt bezeichnen darf? Und wir haben gesagt, richtigerweise gibt es keine Mindestdauer. Gibt es eine maximale Dauer an Menstruationstagen? Die Antwort lautet ja. Wir haben festgelegt und herausgefunden, dass die Hälfte des 15 Tage die absolute Höchstzahl ist an Menstruationstagen. Das heißt, wenn eine Frau länger als 15 Tage menstruieren würde, dann würde bei allen Gelehrten ab dem 16. Tag das nicht mehr als Heid gelten, sondern als Istihada. Dann haben wir die Frage gestellt, was ist die durchschnittliche Anzahl an Menstruationstagen? Die durchschnittliche Anzahl an Menstruationstagen ist deswegen wichtig zu wissen, da es Frauen gibt, die keine Regelblutung haben, das heißt, die keine geregelte Blutung haben, und bei denen spielt diese durchschnittliche Anzahl an Menstruationstagen eine große Rolle. Und wir haben gesagt, gemäß dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind es zwischen 6 oder 7 Tage, je nachdem. Und wir haben darüber dann natürlich ausführlicher gesprochen. Dann haben wir uns unterhalten, gibt es eine minimale Anzahl an Tahir-Tagen zwischen 2 Haid, zwischen 2 Menstruationszyklen? Und haben gesagt, ja, mindestens sind es 13 Tage zwischen 2 Menstruationszyklen. Dann haben wir uns die Frage gestellt, gibt es eine maximale Anzahl an Tahir-Tagen zwischen 2 Menstruationszyklen? Und haben gesagt, die Antwort lautet nein. Es gibt keine maximale Anzahl an Tahir-Tagen, sondern je nachdem, wie lange die Frau Tahir ist. Wenn sie, selbst wenn sie monatelang kein Blut sehen würde, dann wäre sie auch monatelang Tahir. Und wir würden nicht sagen, dass sie Haid ist. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, woran erkennt man überhaupt das Ende der Menstruation? Und wir haben gesagt, es gibt zwei wesentliche, es gibt zwei Anzeichen. Das eine ist, das sind zwei wesentliche Anzeichen. Einmal ist der weiße Ausfluss, auf Arabisch al-Qasat wal-Bayda, und das andere ist die Trockenheit, das heißt die Tatsache, dass eben nichts mehr kommt. Und warum sind das zwei wesentliche? Weil wir gerade eben festgelegt haben, gesagt haben, dass es auch eine maximale Anzahl an Menstruationstagen gibt. Deswegen eine Frau, die mehr als 15 Tage bluten würde, würde es ab dem 16. Tag bei allen Ulama als Istihada gelten. Und deswegen ist hier weder das eine noch das andere Zeichen, das ich gerade eben erwähnt habe, Anzeichen gewesen, sondern das Anzeichen war in diesem Fall die maximale Zahl, die überschritten worden ist. Und dann haben wir uns unterhalten über die verschiedenen Dinge, die man während dem Haid als Frau nicht machen darf, beziehungsweise diejenigen Sachen, die auch ein Mann nicht machen darf mit seiner Frau, während sie Haid ist. Und dann haben wir uns unterhalten darüber, welche dieser Dinge sind wann wieder erlaubt. Und wir haben gesagt, manche dieser Dinge sind erlaubt sofort, nachdem die Periode zu Ende ist, nur noch vor dem Russel, wie zum Beispiel der Talaq. Und andere Dinge sind erst wieder erlaubt nach dem Russel, wie der Geschlechtsverkehr. Dann haben wir gesagt, jede Frau, die ihre Blutung bekommt, lässt sich in eine von drei Kategorien einteilen. Vier Kategorien einteilen. Entweder die Frau bekommt zum allerersten Mal ihre Periode, das sind die Al-Mubtada'a, und wir haben über ihre Regelungen gesprochen, wie sie sich zu verhalten hat. Die zweite Art von Frau sind vielleicht die meisten, das sind die Mu'tada, das ist diejenige Frau, die eine geregelte Blutung hat. Und die dritte Kategorie ist die Mumayyiza, das ist diejenige Frau, die die Blutarten voneinander unterscheiden kann. Das heißt, sie kann unterscheiden, ob es sich um Menstruationsblut handelt oder Istihada-Blut handelt oder Nifas-Blut handelt oder was auch immer. Das ist die dritte Art. Und die vierte Art Frau ist die Mutahayyira. Mutahayyira ist diejenige Frau, die ihre Regel vergessen hat. Oder bestimmte wichtige Informationen davon, wie zum Beispiel, wann sie normalerweise stattfindet, also am Anfang des Monats, in der Mitte des Monats oder am Ende des Monats. Mit anderen Worten, du kannst als Talib Ilm die Frage einer Frau nicht beantworten, ob das Blut, das sie verlässt, aus ihr austritt, Menstruation ist oder Istihada ist, bis du weißt, in welche dieser Kategorien sie überhaupt passt, damit du dementsprechend auch eine Antwort geben kannst. Und natürlich musst du auch die anderen Rahmenbedingungen kennen, die wir vorhin schon erwähnt haben. Denn wenn eine Frau zu dir kommt und sagt, ich bekomme zum ersten Mal Periodenblut, und dann musst du erstmal wissen, wie alt ist sie, und du musst auch wissen, was ist die Mindestanzahl an Periodentagen. Wenn du sagst, die Mindestanzahl an Periodentagen ist 3 Tage, wie manche Ulema gesagt haben, und sie sagt zu dir, ich habe aber nur 2 Tage lang geblutet, dann weißt du von vornherein, dass es kein Istihada-Blut war, sondern dass es kein Haid-Blut war, sondern eben Istihada-Blut gewesen ist. Und so weiter und so fort. Wir machen inshallah ta'ala jetzt an derjenigen Stelle weiter, liebe Geschwister, und zwar, wo es um die bräunliche und gelbliche Flüssigkeit geht, die auch die Frau verlässt. Denn diese Flüssigkeit kann entweder mitten in der Periode austreten, ist also kein Blut. Und deswegen stellt sich die Frage für die Frau, wenn kein rotes Blut, die sie verlässt, aus ihr austritt, sondern eben bräunliche oder gelbliche Flüssigkeit, auf Arabisch Kudra oder Sufra, dann ist die Frage, gehört das zur Menstruation dazu oder nicht? Und die Antwort lautet, die Mehrheit der Ulama sagt, es kommt darauf an, wenn diese Flüssigkeit bei der Frau austritt, während der Periodenzeit, das heißt zum Beispiel, sie hat normalerweise ihre Regelblutung 6 Tage lang. Und dann am 5. Tag tritt diese bräunliche oder gelbliche Flüssigkeit aus, dann gilt dieses gemäß der Mehrheit der Ulama, weil es mitten in der Periodenzeit noch kommt und noch bevor das Ende ihrer Periode eingetroffen ist. Das Ende, haben wir gesagt, ist einer dieser beiden Reinheitszeichen. Ja? Wenn das also mitten in der Periode auftaucht, dann gilt es als Teil der Periode und sie gilt als Ha'id. Sie darf also nicht beten und auch nicht fasten. Anders ist es, wenn diese Flüssigkeit austritt, nachdem das Reinheitszeichen schon gekommen ist. Stell dir vor, eine Frau hat ihre Periode fünf Tage lang ihre Periode gehabt und danach sieht sie dieses Reinheitszeichen und danach bekommt sie diesen Ausfluss, diesen gelblichen oder bräunlichen Ausfluss, dann würde dieses nicht mehr als Haid gelten und sie würde ganz normal beten müssen und fasten müssen, wenn sie im Ramadan ist. Und der Beweis der Mehrheit der Ulama ist der folgende Hadith von Atiyyah radiallahu ta'ala anha. Es heißt, sie war eine von denen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Bay'a, den Treueschwur, leisteten. Sie sagte, das Bräunliche und Gelbliche nach der Reinheit haben wir nicht als Menstruation gewertet. Das Bräunliche und Gelbliche nach der Reinheit haben wir nicht als Menstruation gewertet. Und umgekehrt, wenn du den Satz umdrehst, bedeutet das, dass das Bräunliche und Gelbliche vor der Reinheit, das heißt vor dem Reinheitszeichen, haben wir als Menstruation gewertet. Und die Frauen kennen sich in solchen Angelegenheiten besser aus als die Männer. Und sie hat zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt. Insofern haben sich die meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, auch darauf gestützt. Was ebenfalls darauf hinweist, dass diese Sachen, dass diese Flüssigkeiten nicht zum Haid eigentlich dazugehören und dass sie, wenn sie vor dem Reinheitszeichen auftreten, zum Haid gehören, ist die folgende Überlieferung von Aisha radiallahu ta'ala anha. Denn die Frauen pflegten zur Zeit von Aisha radiallahu anha, wenn sie sich nicht sicher waren, haben sie ihr Wolle oder Watte geschickt mit Flüssigkeit, die aus ihr ausgetreten ist. Da haben sie ihr geschickt, damit sie ihr eine Fatwa geben kann, damit sie, Aisha radiallahu anha, sie war nämlich eine Gelehrte, damit sie den Frauen sagen konnte, ob das noch Haid ist oder ob das kein Haid ist. Und weil sie sich eben nicht sicher waren. Und das hängt eben genau zusammen mit diesen Flüssigkeiten, bei denen es eben nicht so klar und deutlich ist. Und dann sagte sie als Antwort immer, لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء تريد بذلك الطهرة من الحيضة. Seid nicht voreilig, wartet, bis ihr das Weißliche seht. Sie meinte damit die Reinheit nach der Menstruation. Das ist, alhamdulillah, die vorausgegangenen Beispiele sind relativ deutlich gewesen, weil die Periode fängt irgendwann mal an und endet irgendwann einmal. Was aber auch sein kann, und das ist das nächste Unterkapitel, ist, dass es Unterbrechungen gibt zwischendurch. Dass eine Frau ihre Periode ein paar Tage lang hat und dann fällt sie ein paar Tage aus und dann beginnt sie wieder ein paar Tage lang zu bluten. Und diese Angelegenheit, das heißt, dass die Menstruationstage unterbrochen werden können, die meisten Ulama, rahimahullah ta'ala, sind der Ansicht, dass der Hayd sehr wohl unterbrochen werden kann. Das heißt, wenn eine Frau beispielsweise, nehmen wir ein einfaches Beispiel, sie hat normalerweise eine Regel von 5 Tagen und dieses Mal hat sie ihre Regel 3 Tage lang bekommen, dann hat sie 1 Tag lang ausgesetzt und dann hat sie wieder 2 Tage lang geblutet. 3 Tage Blutung, 1 Tag nichts und dann wieder 2 Tage geblutet. Dann die meisten Ulama sagen, dass wir die beiden Blöcke, an denen sie geblutet hat, zusammenfügen. Das heißt Madhab al-Talfiq auf Arabisch. Und dass wir sozusagen die ersten 3 Tage als Haid bezeichnen, den einen Tag als Tuhr bezeichnen und die letzten beiden Tage wieder als Haid bezeichnen. Und das heißt, wir betrachten die Tage vor und nach dem Tuhr als Menstruationstage. Und es gibt auch eine andere Ansicht, die sagt, von Anfang an radikal, die ersten 5 Tage sind Haid, auch wenn sie am 4. Tag da nicht mehr geblutet hat und am 5. Tag dann wieder geblutet hat. Wie dem auch sei, das heißt, die richtige Ansicht ist, wie wir gesagt haben, dass man die einen Tage den anderen Tagen hinzufügt. Und das ist auch logisch gesehen stärker, denn die Frau ist Haid, wenn sie blutet. Denn davon hängt letztendlich der Hukum, der hängt davon ab. Ja? Und wenn sie nicht blutet, kann man sie schlecht bezeichnen als jemand, der Haid ist. und Allah weiß am besten Bescheid. Nachdem wir nun dieses uns unterhalten haben über die verschiedenen Regelungen in Bezug auf den Hayd, gehen wir über zur Istihada. Warum? Weil das erste Kapitel oder das erste große Unterkapitel ging über den Hayd, das heißt die Frau, die natürlicherweise eine Blutung hat. Jetzt bei Istihada geht es um Blutungen außerhalb der Regelblutung. Das heißt, es geht um Blutungen, die zum Beispiel krankhaft, was ist, krankheitsbedingt sind. Eine Frau kann bluten, nicht nur, weil sie nicht schwanger geworden ist, sondern sie kann auch bluten, weil sie zum Beispiel eine geplatzte Ader hat, weil sie eine Verletzung hat. Und deswegen ist jetzt die Frage, wie unterscheidet man das eine vom anderen und wie soll sie, oder besser gesagt, wie soll die Frau sich verhalten, wenn sie keine Hayd hat, sondern wenn sie Istihada hat. Einfaches Beispiel, sie hat normalerweise ihre Regelblutung 6 Tage lang jeden Monat und in diesem Monat waren es statt 6 Tage, waren es 7 Tage. Dann ist der 7. Tag Istihada und kein Hayd. Und die Frage ist, wie soll sie sich in diesem Fall verhalten? Die Antwort lautet, da sie nach dem 6. Tag nicht mehr Hayd ist, muss sie den Russel vollziehen. Denn sie ist ja Tahir. Sie muss den Russel vollziehen. Das ist Nummer 1. Zweitens, ihre zweite Aufgabe ist, sie muss das Blut, das ihren Körper verlassen hat, wegwaschen. Denn dieses Blut ist Najis. Genauso wie Urin Najis ist, ist dieses Blut, was sie von ihrem Geschlechtsteil was es verlässt, ist Najis und muss weggewaschen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das so angeordnet. Drittens, ihre nächste Aufgabe ist es, dass sie dafür sorgen muss, ihr Mögliches zu tun, dass nichts austritt, wenn sie ihr Gebet verrichten möchte. Indem sie Watte verwendet oder etwas anderes, das wissen die Frauen am besten, wie sie das machen, aber sie muss das machen, was sie ihr zur Verfügung steht, damit das Blut eben nicht fließt, während sie ein Gebet verrichtet. Die nächste Sache ist, dass sie ihren Wudu vollzieht, zu Beginn jeder Gebetszeit. Das heißt, sie verrichtet ihr Wudu, sobald zum Beispiel die Dhuhr-Zeit eingetroffen ist. Und wenn sie dann ihre Vorsichtsmaßnahmen getroffen hat und dann ihr Gebet verrichtet, selbst wenn dann noch etwas aus ihr ausfließen würde, dürfte sie trotzdem normal weiter beten und ihr Wudu würde gesetzlich nicht ungültig werden. Ihr Wudu würde gesetzlich gesehen nicht ungültig werden, selbst wenn sie bluten würde. Denn wenn sie das gemacht hat, was in ihren Möglichkeiten ist, was im Rahmen ihrer Möglichkeiten ist, dann wird von Allah subhanahu wa ta'ala von ihr nicht mehr verlangen als das, was sie kann. Wenn sie dann ihr Wudu verrichtet hat, zum Beispiel Anfang der Dhuhr-Zeit, darf sie erst Sunnah-Gebete verrichten und danach ihr Fard-Gebet verrichten und danach wieder Sunnah-Gebete verrichten. Sie muss also nicht sich beschränken auf das Fard-Gebet, das braucht sie nicht, sondern sie darf auch freiwillige Gebete vorher und nachher verrichten. Denn dieses Blut, wie wir gesagt haben, Allah subhanahu wa ta'ala urteilt, wie er will, subhanahu wa ta'ala. Normalerweise dieses Blut, das sie verlässt, macht ihren Wudu ungültig. Aber wenn er will, subhanahu wa ta'ala, urteilt er, dass das Wudu gültig bleibt. Und niemand hat das Recht, Allahs Urteil zu kommentieren oder zu verwerfen. Habiba bint Jahsh, radiallahu ta'ala anha, sie litt an Istihada. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ordnete ihr an, an den Tagen ihrer Periode abzuwarten. Das heißt also, wenn sie wirklich ihre Periode hat, dann soll sie warten, bis die Periode zu Ende ist. Und das weist darauf hin natürlich, dass sie auch das unterscheiden konnte, sich eine vom anderen unterscheiden konnte. Und wir haben ja auch schon gelernt, Alhamdulillah, das eine vom anderen zu unterscheiden. Danach sollte sie den Russel voll durchführen und beten. Das heißt, wenn die Periode zu Ende ist, soll sie Russel machen, weil ja der Hayd zu Ende ist. Und die Frau muss ja Russel machen, wenn der Hayd zu Ende ist. Und normal beten. Wenn sie hiernach etwas austreten sieht, dann soll sie den Wudu durchführen und beten. Das ist entnommen aus diesem Hadith. Und Habiba, radiallahu ta'ala anha, sie hat noch etwas Zusätzliches gemacht, was mustahab ist. Sie hat zusätzlich, statt nur den Wudu zu verrichten vor jedem Salah, also vor jedem Fard-Salah, hat sie zusätzlich noch den Russel vollzogen. Also den zusätzlichen Russel vollzogen, radiallahu ta'ala anha. Das ist mustahab, darf man machen, ist aber keine Pflicht und muss man nicht unbedingt machen, weil es auch der, natürlich eine große Anstrengung ist, den Ghusl pro Tag mehrmals zu verrichten, wenn man unter dieser Krankheit leidet. Was wir gerade eben erwähnt haben, wie die Mustahada sich zu verhalten hat, das heißt die Frau, die unter Istihada leidet, das ist nicht nur beschränkt, das gilt nicht nur für die Mustahada, sondern gilt auch für jeden anderen, der darunter leidet, dass er seinen Wudu nicht halten kann. Wie zum Beispiel jemand, der an Inkontinenz leidet oder ähnlichem. Oder jemand zum Beispiel, der Nasenbluten hat, wenn er der Meinung ist, dass der Wudu dadurch ungültig wird und dass das Blut, das die Nase verlässt, najis ist. Denn diese Person, wie soll sie sich verhalten? Sie muss ihr Gebet verrichten und wir gehen jetzt davon aus, dass sie keine Möglichkeit hat, das Gebet hinauszuschieben bis zu einer Zeit, in der sie es verrichten kann. Und sie blutet und sie will jetzt beten, dann muss sie sich so verhalten, so ähnlich verhalten, wie wir es gerade, oder parallel verhalten zu dem, was wir gerade über die Mustahada gesagt haben. Das heißt, sie wäscht sich das Blut weg, macht ihr Möglichstes, dass nichts austreten kann, und dann verrichtet sie den Wudu und verrichtet so viele freiwillige Gebete innerhalb dieser Fardgebetszeit, wie sie möchte, plus das Fardgebet hinzu. Wallahu a'lam. Wir haben, als wir gesprochen haben über diejenigen Dinge, die man während dem Haid, während der Menstruation nicht machen darf, haben wir über Verschiedenes gesprochen, unter anderem über den Geschlechtsverkehr. Und die Frage ist, was darf eine Mustahada nicht machen? Eine Mustahada gilt als eine Tahir-Frau. Eine Mustahada gilt als eine Tahir-Frau, in der Hinsicht, dass sie also nicht den großen Hadath in sich trägt. Wir haben gesprochen über großen Hadath, keine Hadath. Und es sei nur an dieser Stelle angemerkt, weil eben manche Ulama das gesagt haben, aber die meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, haben es einer Mustahada erlaubt, und ihrem Mann auch erlaubt, Geschlechtsverkehr auszuüben, auch wenn sie also blutet, weil es kein Haidblut ist. Und Allah Azza wa Jal hat nur den Verkehr verboten während dem Haidblut und nicht während der Istihada, wegen Istihada. Und der Beweis dafür ist, dass es eben keinen Beweis gibt. Also wir kennen keinen Beweis aus dem Koran, aus der authentischen Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und auch die Ulama, die gesagt haben, dass man es nicht machen soll, sie haben nicht gesagt, dass es haram ist unbedingt, sondern eher makruh. Aber Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Wir kennen keinen Beweis dafür und deswegen bleibt es bei dem, was ursprünglich der Fall ist. Ursprünglich der Fall ist, dass der Mann seiner Frau erlaubt ist und umgekehrt. Zur Abrundung dieses Themas, bevor wir zum letzten Kapitel dieses Buches Tahara kommen, letztes Kapitel ist An-Nifas, Wochenbettblut, möchten wir noch ein paar Beispiele uns anschauen, inshallah ta'ala, um dieses Kapitel noch einmal vielleicht praktisch zu üben. Und zwar, stell dir vor, lieber Bruder, liebe Schwester, jemand fragt dich, eine Frau sagt, sie hat ihre Blutung regelmäßig 17 Tage lang. Sie hat ihre Blutung regelmäßig 17 Tage lang. Was soll sie tun? In diesem Fall natürlich musst du immer aufpassen. Du gehst natürlich von dem aus, was der Fragende dir sagt. Aber wir können aus der Frage entnehmen, dass sie eine Regelmäßigkeit hat von 17 Tagen. Hat sie dir mitgeteilt. Jeden Monat in 17 Tagen. Dann kannst du davon ausgehen, dass diese Frau keine Mubtada'a ist, weil sie hat es ja regelmäßig, nicht das erste Mal, wo sie es bekommt, und so weiter und so fort. Deswegen in diesem Fall kannst du direkt sagen, wenn sie regelmäßig 17 Tage hat, dass die ersten 15 Tage Haid sind und die weiteren 2 Tage Istihada sind. Denn die maximale Anzahl sind 15, also kann es die Zahl 15 nicht überschreiten. Und das ist auch ihre Regel. Sie sagt ja direkt, meine Regel ist 15 Tage, weil das ist ja die maximale Zeit. Und was darüber hinausgeht, muss Istihada sein. Und deswegen würde sie jeden Monat nach dem 15. Tag den Ghusl vollziehen und ganz normal beten, auch wenn sie unter Istihada leidet. Ein zweiter Fall. Eine Frau hat ihre Blutung regelmäßig 6 Tage lang. Das ist der Fall der meisten Frauen. Die meisten Frauen haben 6 oder 7 Tage lang, wie der Prophet es gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam. Sie sagt, ich habe meine Regel normalerweise jeden Monat 6 Tage lang. Aber diesen Monat sah es folgendermaßen aus. Diesen Monat hatte ich 2 Tage lang Blutung gehabt, dann einen Tag keine Blutung gehabt und dann 3 Tage lang hatte ich wieder Blutung gehabt. Jetzt könnte man denken, dass die ersten 2 Tage plus den dritten Tag sind 3 Tage, plus nochmal 3 Tage sind 6 Tage. Jetzt könnte man sagen, dass alle 6 Tage Blutung sind, aber wir haben ja gesagt, dass die reinen Tage, die Tage, an denen sie nicht blutet, gelten auch nicht als Blutung. Und deswegen in diesem Fall hat sie eben diesen Monat eben nur 5 Tage Blutung gehabt, nämlich die 2 Tage, in denen es geblutet hat und die 3 Tage, nachdem sie einen Tag lang Tahir gewesen ist. Ein drittes Beispiel, eine Frau hat ihre Blutung 20 Tage lang, wobei das Blut deutlich rot ist. Sie sagt zu dir, ich blute 20 Tage lang, wobei das Blut deutlich rot ist. Sie hat jetzt nicht gesagt, was für eine Regelmäßigkeit. Also musst du ihr die Frage stellen, hast du eine Regelblutung? Hast du eine regelmäßige Blutung? Wenn sie sagt, nein, dann fragen wir sie, ist das Blut immer gleich oder ändert es seine Eigenschaften? Denn wir haben gesagt, die Frau, die Mumayyiza ist, das heißt die Frau, die ihre Blutart unterscheiden kann, sie kann ihr Blut aufgrund unterschiedlicher Eigenschaften unterscheiden, wie zum Beispiel die Farbe, als auch die Dickflüssigkeit, als auch die, das heißt die Viskosität, als auch die, das Schmerzen, je nachdem wie Schmerzen, und auch die Dunkelheit der Farbe und so weiter. Das heißt, sie hat verschiedene Merkmale, an denen sie das Blut voneinander unterscheiden kann. Und deswegen fragen wir sie, du hast 20 Tage lang geblutet, gab es irgendwelche Veränderungen in diesen Tagen? Und stell dir vor, sie sagt, ja, in den ersten 6 Tagen hatte es die Eigenschaft von Hayd, das heißt zum Beispiel, es war besonders, die Farbe ging Richtung Schwarz, in den anderen Tagen war es rötlich, deutlich rot, wie sie bei der Frage gesagt hat. Dann sagen wir ihr, okay, in diesem Fall, da du keine Regelblutung hast, bist du keine Mu'tada, sondern du bist eine Mumayyiza. Mumayyiza ist diejenige, die ihr Blut unterscheiden kann, wie wir gesagt haben. Und deswegen nehmen wir sie beim Wort und sagen, dass die ersten 6 Tage Hayd sind und die letzten 14 Tage alle Istihada sind und kein Hayd ist. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Eine Frau blutet 20 Tage lang. Das Blut ist immer gleich rötlich. Und in den ersten 6 Tagen ist es besonders schmerzhaft gewesen. Im Vergleich zu den restlichen 14 Tagen. Dann lautet auch wieder die Antwort wie vorher. Wir sagen, die ersten 6 Tage sind Hayd und die letzten 14 Tage sind Istihada, weil sie ja keine Regelblutung hat, weil sie keine regelmäßige Blutung hat. Tayyib. Nehmen wir ein weiteres Beispiel. Eine Mubtada, das ist diejenige, wie wir gesagt haben, die zum ersten Mal ihre Blutung bekommt. Sie blutet an den ersten 2 Tagen rötliches Blut, danach ist es 2 Tage lang gelblich und dann wieder 2 Tage lang rötlich. Da sie ja zum ersten Mal das Blut bekommt, könnte es theoretisch sein, dass es bis zu 15 Tage lang blutet. Könnte theoretisch sein, weil das ja die maximale Anzahl ist. Und die Ulama haben unterschiedliche Ansichten, wie sie da vorangehen, aber wir haben ja darüber schon gesprochen. Und gemäß dem, was wir gesagt haben, ist einfach, wartet sie ja ab bis zum 15. Tag, wartet sie ja ab, das wartet sie ab heißt, an allen Tagen, an denen sie blutet, betrachtet sie das Blut als Hayd. An allen Tagen, an denen sie blutet, betrachtet sie das Blut als Hayd. Solange diese Zahl nicht die Zahl 15 überschreitet. Wenn es die Zahl 15 überschreitet, dann haben wir gesagt, dann wissen wir, dass es nicht alles Hayd gewesen sein kann. Und dann gehen wir davon aus, dass sie 6 oder 7 Tage lang Hayd hat. Darüber haben wir aber beim letzten Mal schon gesprochen. In diesem Fall, sie sagt, 2 Tage lang habe ich rötliches Blut geblutet, danach war es 2 Tage lang gelblich und danach 2 Tage lang wieder rötlich. In diesem Fall sagen wir einfach normal, die roten Tage sind Hayd-Tage und die gelblichen Tage sind Istihada-Tage, weil sie zwar zum ersten Mal ihr Blut bekommt, aber sie konnte es unterscheiden. Das heißt, sie ist Mubtada, aber gleichzeitig auch Mumayyiza. Das eine kann ja auch gleichzeitig zutreffen mit dem anderen. Tayyib, nehmen wir ein weiteres Beispiel. eine Mu'tada, das heißt diejenige, die eine regelmäßige Blutung hat. Stell dir vor, sie hat 5 Tage lang normalerweise ihre Blutung. Normalerweise jeden Monat sind es 5 Tage, aber diesen Monat waren es mehr als 5 Tage. Dann urteilen wir ganz normal, wir sagen, dass da sie eine Mu'tada ist, ist sie an den ersten 5 Tagen Ha'id gewesen und alles, was darüber hinausgeht, ist die Hada. Und ein weiteres Beispiel. Eine Mu'tada wieder, weil das die Frau ist, die meistens vorhanden ist. Eine Mu'tada hat ihre Blutung immer 6 Tage lang. Aber in den letzten, oder sie hat immer normale 6 Tage lang. Diesen Monat plötzlich waren es 8 Tage. Was machst du? Du sagst, wie wir gerade gesagt haben, die ersten 6 sind Hayd und die 2 Tage darüber sind Istihada. Tayyib. Im nächsten Monat hat sie wieder das Gleiche. Sie hat wieder 6 Tage Hayd und 2 Tage dazu. Also 8 Tage wieder geblutet. Und du sagst wieder genau das Gleiche. Das heißt, du sagst, gemäß der Mehrheit der Ulama, sagst du, die 6 Tage sind Hayd und die 2 Tage sind Istihada. Im dritten Monat passiert ihr das Gleiche. In diesem Fall musst du deine Fatwa ändern. Weil nach dem dritten Mal hat sich herausgestellt, dass ihre Regelblutung sich verändert hat. Nach dem dritten Mal hat sich herausgestellt, dass das die erste und die zweite Fatwa falsch war. Also sie war richtig an sich, nur hat sich herausgestellt, dass sie falsch war. Und das heißt, die Antwort, die gegeben hat, war richtig, nur sie muss das jetzt korrigieren, falls es etwas zu korrigieren gibt. Das bedeutet, im dritten Monat, wenn es am 7. Tag dann blutet, am 8. Tag blutet, sagst du ihr, du bleibst dabei, du bist Ha'id. Und was die letzten 2 Monate angeht, an den 2x2 Tagen, an denen du, vielleicht gefastet und gebetet hast, also gebetet auf jeden Fall, weil du hast ja gesagt, dass es die Hada ist. Und an denen du gefastet hast, falls es Ramadan war oder Pflichtfasten war zum Nachholen oder Sühneleistung Fasten gewesen ist, dann muss sie diese Tage nachholen, weil sich herausgestellt hat, dass ihr Fasten ungültig gewesen ist. Deswegen war die Fatwa richtig, zum richtigen Zeitpunkt, aber im Nachhinein hat sie sich herausgestellt, dass sie falsch war. Aber der Mufti hat nichts Falsches ihr gesagt und hat korrekt gehandelt. Was die Gebete angeht, braucht sie nichts machen, weil sie hat ja, dann hat sich herausgestellt, dass sie gebetet hat, obwohl sie nicht Tahir war und dass ihre Gebete nicht gültig sind, wie Allah Azza wa Jalla das wertet, Allahu A'lam, aber sie braucht ja jetzt nichts mehr machen, weil sie Gebete, braucht ja eine Frau, die Ha'id ist, braucht ja nicht beten, beziehungsweise darf auch nicht ein Salah verrichten. Tayyib, und es gibt noch weitere Beispiele, sie hat kein Ende, aber die Sache natürlich wird deutlicher, je mehr Beispiele man sich anschaut. Ein paar Beispiele gibt es noch mehr, kann man sich im Buch anschauen oder an anderer Stelle. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen. Dann gehen wir über zum letzten Kapitel, insha'Allah ta'ala, ein relativ kurzes. Es geht um Nifas, und zwar das Wochenbettblut oder Wochenbettfluss. Hierbei, liebe Geschwister, wir verstehen unter dem Nifas das Blut, das aus einer Frau ab der Geburt bis einige Wochen danach austritt. Das Blut, das bei einer Frau ab der Geburt ihres Kindes bis einige Wochen danach noch austritt. Das ist die richtige Ansicht unter den Ulama über die Definition von Nifas. Und das heißt also, eine Frau, wenn sie blutet, nachdem sie ein Kind geboren hat oder während sie ein Kind gebärt, schon blutet. In dieser Zeit nennt man sie auf Arabisch Nufasa, auf Deutsch Wöchnerin. Diese Wöchnerin, für sie gilt grundsätzlich genau das Gleiche wie eine Ha'id. Für sie gilt grundsätzlich genau das Gleiche wie für eine Ha'id. Das heißt, alles, was eine Ha'id nicht machen darf, darf auch eine Nufasa nicht machen. Das heißt, genauso wie der Geschlechtsverkehr verboten ist beim einen, ist es auch beim anderen verboten. Genauso wie die eine die Moschee in der Moschee nicht verweilen darf, darf es die auch an die andere nicht. Genauso wie die eine man den Talaq nicht sprechen darf, darf man es der anderen ebenfalls nicht sprechen. Und so weiter. Das heißt, was es für die eine gilt, gilt parallel genauso für die andere. Und die Sache hängt auch oder die Frage, die Tatsache, dass eine Frau Nufasa ist oder nicht, hängt vom Blut ab. Hängt vom Blut ab. Wenn es Blut da ist, gilt sie als Nufasa. Wenn es nicht da ist, gilt sie nicht als Nufasa. Das bedeutet, daraus lässt sich ableiten, sollte eine Frau gebären und nicht bluten, wie zum Beispiel im Falle eines Kaiserschnittes, dann gilt die Frau auch nicht als Wöchnerin und es gäbe keine Zeit, in der sie ihr Gebet nicht verrichten würde, sondern sie müsste ihr Gebet ganz normal verrichten, vor der Geburt als auch nach der Geburt. Wie sieht es aus mit der minimalen und maximalen Anzahl an Nifastagen? Was die minimale Anzahl an Nifastagen angeht, so gibt es keine minimale Anzahl an Nifastagen. Was die maximale Anzahl an Nifastagen angeht, so beträgt sie bei der Mehrheit der Ulama 40 Tage. Das bedeutet, sollte eine Frau mehr als 40 Tage lang bluten nach einer Geburt, sagt der Faqih ihr, ab dem 41. Tag sagt er zu ihr, du bist nicht mehr Nufasa, du bist jetzt Mustahaba. Und was der Unterschied ist, ist ja klar. Das heißt, alles, was für eine Nufasa galt, gilt jetzt für sie nicht mehr und sie muss ganz normal beten und gegebenenfalls fasten. Das heißt, sie gilt nicht als jemand, der Muhdith ist und den großen Hadith in sich trägt. Also maximal 40 Tage. Das heißt aber, sollte sie vorher rein werden, ist sie vorher schon rein. Das heißt, sollte eine Frau ein Kind gebären und nach einer Woche oder nach 2 Wochen oder nach 3 Wochen oder nach 4 Wochen oder nach 5 Wochen schon, bei 5 Wochen wären es 35 Tage, angenommen, sie wäre nach 35 Tagen schon rein, Tahir, das heißt, es hat aufgehört zu bluten, oder sie sieht das Weißliche, wie bei der Menstruation genauso, ist das Zeichen des Endes, Endzeichen das Gleiche, dann würde sie als Tahir gelten. Das heißt, sie darf nicht sagen, ich muss 40 Tage abwarten, das ist falsch, sondern maximal sind es 40 Tage. Und die Mehrheit der Ulama stützt sich auf die folgende Überlieferung über Salama, radiallahu ta'ala anha, in der sie sagte, كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة. Das heißt, Salama radiallahu anha sagte, die Wöchnerinnen pflegten zur Zeit des Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam nach der Geburt 40 Tage lang abzuwarten. 40 Tage lang. Natürlich gemeint ist, wenn es auch 40 Tage lang anhält. Ansonsten, wenn es weniger ist, warum sollte sie nicht mehr beten? Imam al-Tirmidhi, rahimahullahu ta'ala, sagte, als Anmerkung zu diesem Hadith, die Gelehrten der Sahaba und diejenigen nach ihnen sind sich darüber einig, dass eine Nufasa das Salah für 40 Tage lang unterlässt, es sei denn, sie wird vorher tahir. Dann soll sie den Ghusl vollziehen und ihr Salah verrichten. Also sind 40 Tage die maximale Anzahl an Nifas-Tagen. Wenn es mehr als 40 Tage sind, dann ist diese Frau ist Mustahada, wie wir gerade eben gesagt haben. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Was wir über die Menstruation gesagt haben, hinsichtlich der Unterbrechung der Tage, das heißt, es kann sein, dass eine Frau nicht die ganze Zeit die Periode hat, von A bis Z, also von ersten Tag bis zum 6. Tag, wenn sie 6 Tage lang hat. Sondern es kann sein, dass es unterbrochen ist mit einem Tag Reinheit und dann wieder Blutung, dann wieder Reinheit. Das kann passieren. In diesem, das, was wir über den Haid gesagt haben, gilt genau parallel auch für den Nifas. Das heißt, Beispiel, stell dir vor, eine Frau gebärt ein Kind und nach der Geburt hat sie 10 Tage lang ihre Blutung, ihre Nifas-Blutung. Dann ist sie diese 10 Tage natürlich Nufasa. Danach sind es 10 Tage lang reine Tage wieder. Und danach sind es 10 Tage lang wieder, oder machen wir es einfacher, sind es, 30 Tage lang blutet sie wieder Nifasblut. Dann zählst du auch wieder die 10 zusammen mit den 30. Und das wäre das Maximum, was passieren darf. Das heißt, auch hier wieder zählst du die Nifastage, zählst du zusammen. Das gleiche wieder. Das heißt, es kann also sein, dass die Frau tatsächlich zwischendurch wieder Tahir ist und danach wieder anfängt zu bluten und danach wäre sie wieder im Nifas. Doch wäre sie wieder eine Nufasa, eine Wöchnerin. Das Entscheidende ist, dass die Tage, die man zusammenzählt, dürfen nicht mehr als 40 Tage lang tragen, aber sie dürfen natürlich auch weniger als 40 Tage lang betragen. Wir haben gesagt, dass grundsätzlich die Bestimmungen, die für eine Ha'ed-Frau gelten, die gleichen sind für eine Nifas-Frau. Aber es gibt natürlich auch ein paar Unterschiede zwischen diesen beiden, islamisch gesehen. Zunächst einmal, der Nifas verhält sich in Bezug auf die Iddah einer Frau anders als den Ha'ed. Anders als der Ha'ed. Das heißt zum Beispiel, wird eine schwangere Frau geschieden, ist ihre Iddah, die Iddah ist die Zeit, die sie abwarten muss, bevor die Scheidung endgültig durch ist. Das heißt, bevor die Iddah-Zeit durch ist, hat der Mann, sofern es ihm noch möglich ist, die Möglichkeit, die Frau wieder zurückzunehmen. Egal ob er die Möglichkeit hat, sie zurückzunehmen oder nicht, sie darf erst erneut heiraten, wenn diese Iddah-Zeit verstrichen ist. Und diese Iddah-Zeit, die ist unterschiedlich, je nachdem, ob die Frau schwanger ist oder nicht schwanger ist und so weiter und so fort. Wir gehen jetzt hier mal von einem Beispiel aus. Das Beispiel lautet, wir haben eine schwangere Frau und sie wird geschieden. In diesem Fall ist ihre Iddah zu Ende, sobald ihr Kind geboren ist. Wird sie erst nach der Geburt geschieden, sind drei Menstruationszyklen relevant. Also du kannst nicht sagen, wenn sie im Nifasblut ist und sie wird geschieden im Nifas, man darf seine Frau scheiden, wenn sie im Nifasblut, man darf die Frau nicht scheiden, wenn sie im Nifasblut ist. Bei denjenigen Ulama, die diese Scheidung als gültig bezeichnen, das sind die allermeisten, in diesem Fall gilt eben nicht, dass sobald sie Tahir ist, ist die Iddah zu Ende, sondern es gelten drei Menstruationszyklen, das kann durchaus dann länger dauern. Aber das ist ein Unterschied. Natürlich gibt es im Fiqh ein extra Kapitel über die Iddah und die verschiedenen Iddah-Frauen, die Frauenarten, die Iddah und wie lange sie dauert. Aber das soll hier nur als Unterschied angemerkt werden, weil es nicht immer, dass alle Geregelungen sind gleich. Sondern die Scheidung ist bei beiden verboten, das ist richtig. Aber sollte es zur Scheidung kommen, ist die Iddah unterschiedlich. An dieser Stelle sind wir inshallah ta'ala mit dem Kapitel über Nifas fertig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch segnen für eure Aufmerksamkeit und euch belohnen für eure Konzentration. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken und unser Wissen vermehren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, wenn wir irgendwas Falsches gesagt haben oder uns unklar ausgedrückt haben. Und Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.